Caspar, wo bleibst du? Beeil dich! Wir dürfen den Bürgermeister nicht warten lassen. Wir schaffen es nie ins Palazzo. Bin schon da. Don Lorenzo wird auch anwesend sein. Und vielleicht sogar Kardinal Rusconi. Mhm. Hast du deine Rede gut vorbereitet, Maurice? Ich habe beschlossen, frei zu sprechen. Mir sollte die Ehrenbürgerschaft von Verona verliehen werden. Das klingt viel natürlicher. In einem Festakt, an dem die Würdenträger und alle wichtigen Bürger der Stadt teilnehmen. Meine Manschettenknöpfe. Seit 20 Jahren lebte ich völlig im Einklang mit der Welt. Nach dem Ableben meiner ersten Frau Paola hatte ich ihre Schwester Antonella geheiratet. Wir hatten zwei Kinder. Die 20-jährige Massimina, genannt nach der dritten Trevisan-Schwester, meiner Mimi, die uns leider viel zu früh verlassen musste. Und den 18-jährigen Mauro. Unsere Familie war eine der reichsten Veronas und wir bewohnten einen prächtigen Palazzo mitten in der Stadt. Ich führte das Leben, das ich mir immer erträumt hatte. Und als Höhepunkt erwartete mich nun diese Auszeichnung im Palazzo Barbieri, dem ehrwürdigen Sitz der Veroneser Kommune. Los, los, los, los, los, wir sind spät dran. Mr. Duckworth sammelt den Tod. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Tim Parks. Aus dem Englischen von Ulrike Becker. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Eigentlich tötest du nur, wenn du musst. War nie geplant, dass das Schicksal so ist. Die Bruderschaft will dich zu einem Mord zwingen. Und dir wird klar, das ist nicht, was ich bin. Sieh dich nur an, wie weit ist's gekommen? Du bist ein Killer, viele mussten gehen. Einmal noch töten, dann ist es vorbei. Einmal noch töten, dann bist du frei. Es schlummert in dir. Signor Duckworth, Signora Antonella, als geistlicher Beistand Ihrer Familie schätze ich mich glücklich, Sie bei diesem Festakt begleiten zu dürfen. Don Lorenzo, ohne religiöse Begleitung wäre eine solche Feier nur halb so wertvoll. Ja. Sogar seine Eminenz, Kardinal Rusconi, ist gekommen. Sehen Sie... Wir werden den Kardinal begrüßen. Mauro, Massimina. Ja. Signor Duckworth, der Herr Bürgermeister hat Sie schon gesucht. Da ist er ja. Signor Duckworth, kommen Sie. Ich fürchte, wir müssen uns beeilen. Um 11 wird eine Delegation arabischer Geschäftsleute erwartet. Araber darf man nicht warten lassen. Unsere neuen Herren, leider Gottes. Meine Damen, meine Herren. Wie Sie wissen, sind wir heute zusammengekommen, um einen Mann zu ehren, der seit vielen Jahren unter uns lebt. Seine Verdienste sind kaum genug zu würdigen. Als Bauunternehmer hat er neue Wohngebiete erschlossen und vielen Menschen die Möglichkeit gegeben, ihr erstes Eigenheim zu erwerben. Gemeinsam mit seiner Veroneser Ehefrau ist er seit vielen Jahren großzügiger Sponsor der Universität, der schönen Künste und der Kirche. Für all das danken wir ihm und verleihen ihm heute den Schlüssel der Stadt. Danke, herzlichen Dank. Um ehrlich zu sein, hatte ich eine lange Rede vorbereitet, in der ich ein Loblied auf Verona singen wollte. Aber der Herr Bürgermeister hat bereits dargelegt, wie viel mir die Stadt bedeutet. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um auf die neu gegründete Duckworth Foundation hinzuweisen. Ihr Kapital basiert auf der beträchtlichen Kunstsammlung, die ich im Lauf der Jahre aufgebaut habe. Ich werde dem Museum Castelvecchio für den nächsten Sommer eine große Ausstellung vorschlagen, in der Gemälde aus meiner Sammlung mit alten Meistern aus der ganzen Welt gezeigt werden sollen. Sie wird den Titel tragen... Der gemalte Tod. Die Kunst des Mordens von Caravaggio bis Damien Hirst. Diese innovative Ausstellung wird die Stadt Verona auf die Landkarte der Postmoderne katapultieren. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Bravo! Bravo, Maurice! Bravo! Eine schöne Rede, Maurice. Ich denke, du hast den Ton genau getroffen. Danke. Der Kardinal hat gelächelt und Don Lorenzo war sehr gerührt. Mhm. Antonella war eine keusche Seele, die Gott und die Sittsamkeit über alle stellte. Wo sind wir wieder hin? Von Anfang an war klar gewesen, dass die Freuden unserer Verbindung darin lagen, das zu tun, was die Gesellschaft von einem Paar in unserer Position erwartete. Unsere Ehe war vollkommen. Es gab nur ein Problem. Antonella war der Ansicht, Sex sollte ausschließlich der Empfängnis dienen. Und weil sie außerdem meinte, zwei Kinder seien genug angesichts der explodierenden Weltbevölkerung, lud sie mich nicht mehr ein, zwischen ihre umfangreichen Schenkel zu kommen. Manchmal träumte ich von Paolas sexuellen Exzessen oder von Mimis jugendlicher Zärtlichkeit. Als ich Samira kennenlernte, eine junge Libyerin, fühlte ich mich sofort zu ihr hingezogen. Samira entschädigte mich für Antonellas trockene Enthaltsamkeit. Ich hatte ihr ein Praktikum bei der Kulturbehörde verschafft, ihr und ihrem Bruder Tarik eine Aufenthaltsgenehmigung besorgt und für die beiden eine Wohnung gemietet. Der Junge erledigte manchmal kleinere Arbeiten für mich. Am Nachmittag fuhr ich bei ihnen vorbei. Hallo, Mr. Duckworth. Samira ist nicht da. Sie arbeitet. Ich schätze fleißige Menschen. Wenn ich schon mal da bin, kann ich dir ein paar Fragen stellen über den Nahen Osten. Sag mal, Tarik, Syrien und Assyrien, ist das das Gleiche? Nein, gar nicht. Oder jedenfalls nicht ganz. Wozu wollen Sie das wissen? Ich habe vor kurzem zwei Gemälde erworben, die mit zwei sogenannten assyrischen Führern zu tun haben. Einer davon ist Holofernes, der von Judith ermordet wird. Ah, Shuhal Hakil Bihari. Klar, so wird der Osten hier immer gezeigt. Wie ein billiger Horrorfilm, damit der Westen sich überlegen fühlen kann. Eine Juden köpft einen Araber und ihr klatscht. Ein interessanter Gedanke. Weißt du, ich plane eine Ausstellung über Morde und Attentate in der Kunst. Du könntest einige Texttafeln zu den Bildern verfassen. Aus dem arabischen Blickwinkel sozusagen. Als ich am Abend nach Hause kam, begrüßte mich Antonella mit einer Miene, als hätte sie eine Überraschung für mich. Maurice, wir haben Besuch. Da ist ja unser Ehrenbürger. Hey Mo, alter Junge, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mehr als 20 Jahre. Stan Albertini, was machst du hier? Ferien. Ich bin im vorzeitigen Ruhestand und wollte euch alle mal wiedersehen, auch den alten Forbes. Aha. Wir haben Stan ausgefragt, wie du damals warst, als du in Italien angekommen bist. Und? Wie war ich? Wie ein Einsiedlerkrebs. Totaler Rückzug. Manche dachten, unser guter Mo sei komplett neben der Spur. Wollen Sie nicht zum Abendessen bleiben? Nein, nein, danke. Nicht heute. Ein anderes Mal gern. Könnt ihr mir sagen, wo ich den alten Forbes finde? Mo, du standst ihm doch nahe, oder? Ich habe ihm finanziell unter die Arme gegriffen. Seine Rente war nicht so üppig. Als ich klein war, hat Forbes mir Zeichenunterricht gegeben. Oh. Ist er nicht nach England zurückgegangen? Ja, so ist es. Das ist seltsam. Denn er hat mir regelmäßig geschrieben und dann eines Tages nichts mehr. Totales Schweigen. Seltsam. Er hat doch Bilder für dich kopiert, Maurice. Du hast mal gesagt, er hätte ein Alkoholproblem. Das kann sein. Vor 3 Jahren etwa hat er die Sommerkurse aufgegeben. Er hatte Heimweh und wollte sich in Wales niederlassen. Danach habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich war ein bisschen enttäuscht nach allem, was ich für ihn getan habe. Seltsam. Tja, dann werde ich mal ein bisschen rumfragen, ob jemand was weiß. Vielleicht kann ich den alten Charmeur doch noch aufspüren. Anfang Januar saß ich dem Museumsdirektor des Castelvecchio gegenüber. Signor Duckworth, Sie wollen mir ein Projekt vorschlagen. Es geht um Veränderung, Dottor Volpi. Die Sache wäre innovativ. Politisch, psychologisch, anthropologisch gewagt. Eine Ausstellung zum Thema Mord und Tod? Man würde uns schlechten Geschmack vorwerfen. Der Direktor wand sich auf seinem Chefsessel und bewegte dabei unzählige Kilo Speck. Ich hatte Samira zu der Besprechung mitgenommen, bei der ich ihm Details meines Projekts vorstellen wollte. Eine junge, schöne Frau wirkte immer anregend bei Verhandlungen. Es wäre schwer, dafür Sponsoren zu finden. Keineswegs. Die Sponsorengelder stelle ich zur Verfügung. Alle, Signor Duckworth? Wenn nötig, ja. Haben Sie eine Ahnung, was so etwas kostet? Transport und Versicherung von unbezahlbaren Kunstwerken. Die Restauration des einen oder anderen Meisterwerks als Gegenleistung für die Leihgabe. Die Werbemaßnahmen, um ein ernsthaftes nationales Publikum zu erreichen, von einem internationalen ganz zu schweigen. Meine Assistentin hat eine Mappe zusammengestellt. Hier. Bitte. Grazie, Signorina. Al-Suwaid. Samira Al-Suwaid. Ja. Giotto, Botticelli, Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Tizian, Poussin de la Croix, Bruegel, Cézanne, Wohl, Kunz, Höst. Äußerst skurril. Vergessen Sie die Fotografie nicht. Jack the Ripper. Königsmacht, Elternmord, Brudermord, Märtyrertod, Exekution, Raubmord, Mord nach Vergewaltigung, Kindsmorde. Ein aufgespießtes Neugeborenes verfehlt sicher nicht seine Wirkung. Genug davon. Das Castel Vecchio ist ein ernsthaftes Museum. Ich halte es für ausgeschlossen, dass bedeutende Museen ihre Werke für eine derart frivole, wenn nicht gar morbide Ausstellung zur Verfügung stellen. Dottore, ich habe meine Karriere als einfacher Sprachlehrer begonnen. Daher nehme ich es mit den Worten recht genau. Frivol zum Beispiel. Können wir in einer Zeit, in der die Menschen konfrontiert sind mit Serienkillern, Mordanschlägen, psychopathischen Attentätern, das Thema Mord tatsächlich als frivol bezeichnen? Ich bin mir durchaus bewusst, dass Sie in dieser Angelegenheit mehrere unserer Aufsichtsratsmitglieder auf Ihrer Seite haben. Und unser Herr Bürgermeister von der Lega Nord wittert vermutlich eine Aufwertung der Region. Sonst würde dieses Treffen hier wohl kaum stattfinden, nicht wahr? Präsident Carbone hat sich in der Tat erkundigt, ob ich mich an der Renovierung Ihres Ostflügels beteiligen könnte. Im Übrigen teile ich Ihre Zurückhaltung, was die kulturellen Qualifikationen der Vertreter der Lega Nord angeht. Mal angenommen, wir würden die Idee zu der gemalte Tod tatsächlich weiterverfolgen. Nur mal angenommen, wohlgemerkt. Dann stellt sich die Frage, wer eine solche Ausstellung kuratieren sollte. Da fällt mir angesichts der Bandbreite an Stilen und Epochen niemand ein. Ich selbst? Signor Duckworth. Ein Kurator muss ein Akademiker mit jahrelanger Erfahrung auf diesem Gebiet und einer nachweisbaren, einschlägigen Erfolgsbilanz sein. Sie meinen, Sie kennen keine akademischen Mörder oder mörderischen Akademiker? Sehr geistreich. Mord ist keine Qualifikation, die man üblicherweise in seinen Lebenslauf aufnimmt. Dann suchen Sie einen Kunsthistoriker von untadeligem Ruf und stellen Sie mich ihm als Co-Kurator zur Seite. Gut. Ich werde Professor Zolla, unseren hausinternen Kunsthistoriker, bitten, die betreffenden Museen zu kontaktieren und um Überlassung einiger der von Ihnen erwähnten Werke zu ersuchen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass wir ausreichend positive Antworten erhalten, werde ich der Ausstellung zustimmen. Ich werde sie selbst kuratieren, und zwar mit Professor Zolla und Ihnen als Co-Kuratoren. Das ist überaus großzügig, Herr Direktor. Eine nicht unwichtige Kleinigkeit am Rande. Ich besitze alle Bilder, die in der Mappe erwähnt sind. Wie bitte? Natürlich sind nur ein halbes Dutzend von Ihnen Originale, aber der Rest sind professionelle Kopien, in Originalgröße und identisch gerahmt. Wo also die Museen nicht bereit sind, die Originale zur Verfügung zu stellen, könnten wir die Ausstellung mit Kopien vervollständigen. Wir könnten das sogar thematisieren und die Besucher einbinden, indem wir sie raten lassen. Welches ist die Kopie? Wie in einem Kriminalroman. Wer ist der Mörder? Das Kopieren ist letztendlich auch eine Art Mord, nicht wahr? Der erste Wurf wird durch den zweiten ausgelöscht. Das wäre etwas wirklich Neues, Dottor Volpi. Das würde die Leute aufhorchen lassen. Signor Duckworth, Sie sind wahnsinnig. Der Fetzer konnte dich nicht ausstehen, Mo. Der wird eine Weile abwarten und dann sagen, alle Museen hätten abgelehnt. Aber ich habe da eine Idee. Hast du gesehen, wie der mich angesehen hat? Nein, eigentlich nicht. Ach komm schon, das war offensichtlich. Wenn er dir tatsächlich Steine in den Weg legt, dann lass mich ran. Und wir könnten ihn erpressen. Wir könnten was? Natürlich nur, wenn du willst. Ich würde nie zulassen, dass ein anderer Mann dich anfasst, Sammy. Schon gar nicht ein Ungeheuer wie Volpi. Der würde dich ja erdrücken. Wie kannst du sowas überhaupt denken? Was würde Tarik dazu sagen? Mein Bruder ist nicht mein Hüter. Das sollte er aber sein. Er würde bestimmt nicht wollen, dass seine Schwester einen alten Fettwanz wie Volpi fickt. Tarik will auch nicht, dass ich dich ficke. Aber es geht dir nichts an. Das ist doch ganz was anderes. Du wirst mir nie ganz gehören, Mo. Sammy, ich bin verrückt nach dir. Das musst du doch merken. Ach, Mo. Ich habe das mit Volpi nur gesagt, weil ich gesehen habe, wie sehr du dir diese Ausstellung wünschst. Ich dachte, das fette Schwein soll meinem Liebsten nicht im Wege stehen. Das lasse ich nicht zu. Wenn sich mir jemand in den Weg stellt, Kada, dann werde ich ihn töten. Und zwar, bevor er Gelegenheit hat, sich an dir zu vergreifen. Mein erstes Treffen mit dem Kunsthistoriker Angelo Zoller fand 2 Wochen später statt. Ich hatte meinen Einfluss auf einen Redakteur der Arena geltend gemacht und er hatte einen Artikel über die kommende Ausstellung geschrieben. In den höchsten Kreisen der Stadt sprach man über nichts anderes mehr. Für das Museum wurde es immer schwieriger, sich aus dem Projekt zurückzuziehen. Signor Duckworth, kommen Sie herein. Darf ich Sie Morris nennen? Aber gerne. Angelo? Es freut mich außerordentlich, mit Ihnen zusammen diese Ausstellung zu kuratieren. Na ja, Dr. Volpi zeigte sich nicht so begeistert. Unser Beppe spielt gern den ewigen Pessimisten. Ich würde ihn schon noch umstimmen. Er ist im Grunde ein wunderbarer Mensch. Wie Sie sicher gehört haben, kommt es mir darauf an, die Ästhetisierung der Gewalt und des Schreckens zu zeigen. Gewissermaßen als implizite Kulturkritik. Aha. Ich dachte daran, auf den Texttafeln zu den einzelnen Bildern widersprüchliche Meinungen und Stellungnahmen darzustellen. Hm. Nehmen Sie nur die Bibelmotive. Was würde ein Moslem dazu sagen? Das könnte verwirrend sein. Es ist sicher am besten, die Tafeln schlicht zu halten. Name des Künstlers, Datum und ein kurzer Kommentar, was das Bild auszeichnet. Eigentlich hatte ich mir die Ausstellung innovativer, spektakulärer vorgestellt. Wir müssen etwas vorsichtig sein. Verona ist eine sehr katholische Stadt. Aber vielleicht findet Volpis Vorschlag ihre Zustimmung. In unseren Beständen befinden sich jede Menge Waffen. Schwerter, Messer, Speere, Dolche. Aha. Volpi meint, man könne einige davon in die Ausstellung einbeziehen. Das ist ein interessanter Gedanke. Die Mordwaffe neben jedem Bild. Ja, doch. Hey Mo, alter Kumpel, ich wollte gerade zu dir. Hallo. Direkt vor unserem Haus lief ich Stan in die Arme. Du bist immer noch hier. Ich dachte, er sei schon längst wieder zu Hause in San Diego. Du wirst es nicht glauben. Was gibt es denn? Ich hab was rausgefunden über Forbes. Wir müssen zur Polizei. Ja, komm, lass uns im La Costa erstmal was trinken. Stell dir vor, ich habe mit Forbes Tochter telefoniert. Ich wusste nicht, dass er eine Tochter hat. 2 Prosecchi, bitte. Sie ist in unserem Alter, nette Frau. Molly heißt sie. Chin Chin. Was hast du denn erfahren? Molly hat mir erzählt, dass ihr Vater jeden Abend ungefähr eine Stunde mit seiner Frau, also Mollys Mutter, telefoniert hat. Und zwar, um zu beichten und sich vergeben zu lassen. Was denn zu beichten? Die Sache ist die. Forbes steht anscheinend auf Jungs. Kannst du dir das vorstellen? Noch dazu auf kleine Jungs? Mhm. Er hatte schon Ärger deswegen. Ich wusste von dieser Angewohnheit. Was? Deshalb habe ich ja immer Gemäldekopien bei ihm in Auftrag gegeben, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Du wusstest davon und hast nichts gesagt? Ich wollte einen Freund nicht ins Gefängnis bringen. Okay, aber jetzt hör dir Folgendes an. Molly sagt, ihr Vater habe für einen Kriminellen gearbeitet. Da habe enorm viel Dreck am Stecken. Es sei sogar von Mord die Rede gewesen. Er soll Forbes Geld gegeben haben, damit er die Klappe hält. Das habe das Gewissen des armen Forbes übermäßig belastet. Aber er brauchte das Geld für seine Jungs. Molly ist überzeugt, dass ihrem Vater was Schlimmes zugestoßen ist. Mhm. Denn vor 3 Jahren hörten die Telefongespräche von einem Tag auf den anderen auf. Wie mit meinen Briefen. Er hat seiner Familie nie wieder ein Lebenszeichen gegeben. Vielleicht hat er einen anderen Beichtvater gefunden. Die Telefonate nach England müssen ganz schön was gekostet haben. Nee. Den hat einer abgeknallt, Mann. Kann gar nicht anders sein. Eine langjährige Gewohnheit ändert man nicht mehr. Molly glaubt, das war der Typ, über den er Bescheid wusste. Wer mag das wohl sein? Jedenfalls müssen wir zur Polizei. Meinst du wirklich, dass die das interessieren wird? Wir sprechen hier von einem Verschwinden. Wahrscheinlich sogar von einem Mord. Du sagst selbst, das ist 3 Jahre her. In diesem Land passiert jeden Tag alles Mögliche. Und Forbes war nicht einmal Italiener. Ich finde, das sind wir ihm als Freunde schuldig. Gut, wenn du willst, erledige ich das für dich. Du fährst doch bald in die USA zurück. Hm. Da willst du doch nicht in einen endlosen Prozess verwickelt werden, oder? Nicht von dir. Senior Darkwood? Ja. Ich bin Inspektor Grimaldi von der Kriminalpolizei. Ich habe einen Haftbefehl. Was? Signor Darkwood, Sie stehen im Verdacht, den Museumsdirektor Giuseppe Volpi ermordet zu haben. Papa! Einen Augenblick lang schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass Stan doch noch zur Polizei gegangen war. Was bedeutet das alles? Und dass sie herausgefunden hatten, dass der alte Forbes unter der Gruft einer kleinen Kapelle vor sich hin moderte. Das ist ein Missverständnis. Er hatte versucht, mich zu erpressen. Papa! Da war mir nichts anderes übrig geblieben. Aber mit Volpi hatte ich nichts zu tun. Morris, um Gottes Willen, sag, dass das nicht wahr ist! Sie irren sich. Ich habe den Mann nicht umgebracht. Papa, du klärst die Sache doch auf, ja? Natürlich, ich bin bald zurück. Sind Sie bereit, Signor Darkwood? Antonella? Ruf Carla an. Schließen Sie auf. Ich bin die Anwältin von Morris Darkwood. Carla, endlich. Das ist alles ein großes Missverständnis. Ich habe Volpi nicht umgebracht. Als ich ihn fand, war er schon tot. Wir müssen Ihre Aussage noch einmal durchgehen, Morris. Leider sind die Beweise, die die Polizei anführt, sehr belastend. Ihre Anwesenheit am Tatort, Blutspuren an Ihren Schuhen, Ihre Fingerabdrücke an verschiedenen Messern. Ich habe doch schon erklärt, wie es dazu kam. Schildern Sie mir den Tag noch einmal in allen Einzelheiten. Mir ist da noch etwas eingefallen, was wichtig sein könnte. Vor einiger Zeit ließ Volpi mich durch seine Sekretärin in sein Büro bitten. Signor Duckworth. Ich wünsche, dass Sie dieses Gebäude künftig nicht mehr betreten. Wie bitte? Was um alles in der Welt ist denn passiert? Sie haben hinter unserem Rücken, in unserem Namen, an wichtige Repräsentanten ausländischer Museen geschrieben. Wir nehmen an, dass Sie die Adressen aus einem unserer Computer gestohlen haben. Das kann ich Ihnen erklären. Ich bin mit einem Mitarbeiter des Fitzwilliam Museums in Cambridge befreundet und er hat mir eine Rundmail von Professor Zoller weitergeleitet, um mich zu fragen, ob es sich um die Ausstellung handle, die ich ihm gegenüber mal erwähnt hatte. Nachdem ich auf diesem Wege die Adressen erhalten hatte, habe ich, ja, das stimmt, einige Zusatzinformationen an die Museen geschickt. Nur im Interesse unserer Sache. Bei allem Respekt, aber unser Angelo drückt sich manchmal ein wenig karg aus. Noch etwas, Signor Duckworth. Warum sind Sie ohne meine Erlaubnis in den Lagerräumen des Museums gewesen? Ohne Ihre Erlaubnis? Ich hatte mit Zoller abgesprochen, dass ich demnächst das Gemälde »Die Häutung des heiligen Bartholomäus« aus einer Kirche in San Bricio abholen würde. Es soll hier im Museum gelagert und restauriert werden. Zu diesem Zweck habe ich mir die Kellerräume angesehen. Ach so, ja. Der Bartholomäus. Der Priester hat also zugestimmt. Über den regulären Transportdienst des Museums sollten wir das nicht laufen lassen. Das dauert zu lange. Machen Sie es selbst, Signor Duckworth. Was war so ungewöhnlich an diesem Treffen mit Volpi? Dass Volpi seine Meinung über mich so schnell geändert hat. Zoller stand plötzlich als Lügner da. Und dann noch etwas. Ja? Als ich aufstand, um das Büro zu verlassen, fiel mir die Peitsche auf Volpis Schreibtisch auf. Ich fragte ihn, ob er das Objekt für die Ausstellung vorgesehen hätte. Er antwortete nicht, sondern schlug sich mit der Peitsche auf den Rücken, als ob er sich geißeln wollte. Dann sagte er noch... Haben Sie schon einmal von den Bianchi gehört, Signor Duckworth? Das war eine religiöse Bruderschaft, die sich mit solch einem Instrument selbst bestrafte. Ja, Sie und ich sollten einmal gemeinsam die Kellerräume erkunden. Diese Peitsche lag, zusammen mit anderen Waffen aus der Sammlung des Museums, in dem Kellerraum, in dem Volpi ermordet wurde. Was schließen Sie daraus? Man könnte daraus schließen, dass er da unten Dinge getrieben hat. Und zwar nicht allein. Ah. Einmal hörte ich zufällig, wie Volpi jemanden anrief und sagte, Gioletto, bring deinen süßen Arsch sofort in mein Büro. Dass Angelo Zolla gemeint war, wurde mir erst später klar, als Volpi ihn in meiner Gegenwart Gioletto nannte. Jetzt zu den Ereignissen, die zu Ihrer Verhaftung geführt haben, Morris. Mhm. Am Sonntagvormittag haben Sie ein Bild aus der Kirche in San Briccio ins Museum gebracht? Ja. Tarek und Samira haben mir geholfen, das Bild bis zum Lastenaufzug des Museums zu schaffen. Ich hatte natürlich im Museum angerufen und Bescheid gegeben, dass ich das Gemälde bringe. Deshalb waren die Türen geöffnet. Mhm. Weil die zwei noch eine Verabredung hatten, haben sie sich gleich danach verabschiedet. Sie haben also die Kellerräume alleine betreten? Ja. Ich schob das Gemälde in den Korridor und lehnte es gegen die Wand, wie es mit Volpi besprochen war. Hätte ich nur einen Funken Verstand besessen, wäre ich sofort wieder umgekehrt. Aber ich dachte, vielleicht wären Zolla oder Volpi im Büro und würden das Bild gern sehen. Hm. Deshalb durchquerte ich die gesamten Lagerräume, um zu der Treppe zu kommen, die in die Büroetage führt. Als ich bei der Treppe angekommen war und das Licht einschaltete, sah ich, dass ich dunkle Fußspuren auf dem Boden hinterlassen hatte. Ich musste in irgendetwas hineingetreten sein. Da kehrte ich um und folgte meinen Fußabdrücken. Vor einer Tür bemerkte ich eine Lache. Und die Klinke war mit etwas Rotem beschmiert. Ich wollte jetzt unbedingt wissen, was da los war. Ich legte meine Hand auf die Klinke und machte die Tür auf. Da fanden Sie Volpi? Er saß auf einem riesigen Sessel wie auf einem Thron. Nackt und mit der klaffenden Wunde im Unterleib. Ich trat einen Schritt näher an ihn heran und sah die herausquellenden Gedärme und den Griff des Messers, das tief im Bauchfett steckte. Mir wurde übel. Ich zog ein Taschentuch aus meiner Hosentasche und da bemerkte ich das klebrige Blut an meiner Hand von der Türklinke. In dem Moment erkannte ich mit schrecklicher Klarheit, dass man mich dieses Mordes, den ich nicht begangen hatte, anklagen würde. Warum haben Sie nicht sofort die Polizei gerufen? Das war sicher ein Fehler. Aber ich geriet in Panik. Und Ihre Fingerabdrücke auf den Messern, die sich in dem Kellerraum befanden? Ich habe Volpi angelogen, als er mir das Betreten der Lagerräume vorgeworfen hat. Der wahre Grund für meinen Besuch im Keller war der, dass ich die Waffen sehen wollte, die Volpi für die Ausstellung vorgesehen hatte. Ich habe die Messer und Dolche in die Hand genommen und sie betrachtet. Was haben Sie am Abend vor dem Mord an Volpi gemacht? Waren Sie im Museum? Nein, natürlich nicht. Ich war zu Hause. Ich habe Volpi nicht getötet. Glauben Sie mir. Und holen Sie mich hier raus. Die Wochen vergingen. Ich saß in Einzelhaft und nichts passierte. Ich war mir nicht sicher, was ich an dem Abend vor dem Mord an Volpi gemacht hatte. In Wahrheit hatte ich eine Gedächtnislücke. Ich erinnerte mich nur noch daran, dass ich am späten Nachmittag bei Samira und Tarek gewesen war. Willkommen in Ninive, Mr. Duckworth. Warum bist du nackt? Es ist warm, oder? Samira, was treibt dir hier? Entspann dich, Mo. Nur ein bisschen Marihuana. Tarek, gib ihm einen Joint. Okay. Ich nehme das Zeug eigentlich nicht. Wir haben gute Nachrichten. Aus Libyen. Unser Onkel hat komplizierte Verhandlungen zu seinen Gunsten entschieden. Aha. Ihr seid gar nicht Bruder und Schwester, stimmt's? Spielt doch keine Rolle. Komm, zieh dich aus, Mo. Tanzen. Ja, komm. Marihuana, Koks und wilder Sex zu dritt. An das danach hatte ich keine Erinnerung mehr. Alles wie ausgelöscht. Keine Ahnung, wie ich nach Hause gekommen war. Nichts. Völliger Filmriss. Das machte mich völlig fertig. In der Dunkelheit der Zelle geriet ich allmählich ins Delirium. Ich wusste nicht mehr, ob ich träumte oder wach war. Da tauchten plötzlich alle meine Toten auf. Das ganze Duckworth-Team. Mimi, Giacomo, Sandra, Bobo, Paola, Quam und Forbes. Ganz deutlich konnte ich sie sehen. Und sie redeten mit mir. Mori, Baci, Baci. Sie. Mimi, du hast dich gar nicht verändert. Ich möchte immer schön sein für dich. Mori, hast du wieder? Dieses Mal war ich es nicht. Das müsstet ihr doch wissen. Bist du sicher, Mo? Was meinst du, Paola? Dass du es nicht warst? Wenn ich es gewesen wäre, wäre Volpi doch schon einer von euch, oder? Zu früh. Der Tod braucht eine Weile für die Umwandlung. Wie lange können sie mich hier behalten, Bobo? Unbegrenzt. Die Behörden können machen, was sie wollen, das weißt du doch. Ich finde, Morris hat in diesem Fall keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Volpi war ein widerwärtiger und eingebildeter Mann, der seine Machtposition ausgenutzt hat, um Prinzessin Zolla, seinen inkompetenten Geliebten, in eine gehobene Stellung zu hieven, nur damit die beiden ungestört zwischen den Antiquitäten rumbumsen konnten. Habt ihr das Video gesehen, das er sich dauernd reingezogen hat? Der stand auf Peitschen. Leute, ihr scheint zu wünschen, ich hätte es getan. Aber ich war es wirklich nicht. Ihr solltet mir lieber helfen, den Täter zu finden. Es muss Zolla gewesen sein, Boss. Die rasende Klemmschuchte. Bestimmt hat Volpi gedroht, ihn von seiner Mama zu outen. Oder der fette Freak hat einen neuen Bumsfreund gefunden. Bunga, Bunga. Also steckt Zolla in die Klinge rein. Es war die arabische Schlampe. Sind Samira und Tariq darin verwickelt? Wisst ihr etwas? Hast du je von der TGA gehört, Morris? TG was? Transiente globale Amnesie. Ich habe in einer Zeitschrift darüber gelesen. Anscheinend passiert es Leuten zwischen 50 und 60. Man hat dabei einen bis zu 24-stündigen kompletten Gedächtnisverlust. Er wird manchmal ausgelöst durch ein überwältigendes Erlebnis. Oft sexueller Natur. Ich hatte also wilden Sex und habe danach mein Gedächtnis verloren? Ausgerechnet zur Zeit des Mordes? Ich bin keine Expertin, aber möglich wäre es. Du könntest Sachen getan haben, von denen du nichts mehr weißt. Ein Mord wie dieser wäre etwas ganz Neues für mich. Ich meine, das passt nicht zu mir. Ich wünschte, du hättest mir gegenüber ein bisschen mehr Respekt gezeigt, Maurice. Mich in einen Müllbeutel zu stopfen und dann noch meinen Po raushängen zu lassen. Mich hast du in einen Kofferraum gesteckt. Mich unter einen Schutthaufen begraben. Mich in Flammen aufgehen lassen. Na schön, ich war in Eile. Darum habe ich mich nicht um eine großartige symbolische Präsentation bemüht. Aber ich töte nur, wenn es sein muss. Leider Gottes weiß die Polizei nicht, dass du eine ganz andere Art von Mörder bist. Der Staatsanwalt wird wohl kaum argumentieren. Morris Duckworth kommt hier als Täter nicht in Frage. Denn wenn er tötet, zieht er seinem Opfer eins über, lässt die Leiche im nächsten Loch verschwinden und macht, dass er wegkommt. Nach 2 Monaten Haft verkündete mir Carla endlich: Morris? Ich habe gute Nachrichten. Sie können bis zum Prozess raus. Allerdings müssen Sie in Hausarrest. Ich dachte schon, ich müsste in dieser Zelle verschimmeln. Danke, Carla. Vielen Dank. Sie müssen nicht mir danken. Ihre Freilassung wurde von höchster Stelle angeordnet. Neben der Gefängnismauer gab es nicht einmal einen Bürgersteig. Ich stand in der Sonne, die mir unangenehm heiß erschien. Von rechts näherte sich ein Wagen, den ich als meinen eigenen Alfa Romeo erkannte. Ciao, Papa. Gib mir deinen Koffer, ich lege ihn in den Kofferraum. Es war Mauro, aber ich erkannte meinen Sohn kaum wieder. Schön, dass du gekommen bist. Leinenjackett, dezente Krawatte, das Haar sauber gescheitelt. Steig ein. Warum ist Antonella nicht mitgekommen? Und Massimina? Warum habt ihr mich nie besucht? Erzähl ich dir gleich. Ich fahre dich jetzt in deine neue Wohnung, Papa. Wieso neue Wohnung? Fahr mich nach Hause. Es gibt kein Zuhause mehr. Was? Mama hat die Scheidung angereicht. Sie verbietet dir, das Haus zu betreten. Was? Warum? Hat Carla ihr nicht erklärt, dass ich unschuldig bin? Sie hat ihre Entscheidung schon vor Wochen getroffen. Don Lorenzo hat ihr irgendetwas über dich erzählt, kurz bevor er gestorben ist. Don Lorenzo ist tot? Was hat er ihr erzählt? Weiß ich nicht. Aber was ist nur in Antonella gefahren? All die gemeinsamen Jahre sollen null und nichtig sein? Lass mich mit dir sprechen. Hast du mir mein Telefon mitgebracht? Du darfst nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Du stehst unter Arrest. Wo ist Massimina? Sie ist weggegangen. Wir haben eine Postkarte aus San Diego bekommen. San Diego? Um Gottes Willen. Ist die mit Stan, dem alten Sack, durchgebrannt? Nein. Stan hat ihr nur gesagt, dass es dort einfacher wäre. Was ist dort einfacher? Red schon. Sie lebt mit einer Freundin zusammen. Lesbisch, verstehst du? Sie war hier nicht glücklich. Warum hat sie nicht mit mir darüber geredet? Du warst im Gefängnis, Papa. Und du kümmerst dich jetzt ums Geschäft? Ja. Wie läuft es? Die Engländer kaufen weniger Wein und sind qualitätsbewusster geworden. Im Baugeschäft verweigern die Banken den Unternehmen die Kredite. Wir befinden uns in einer schweren Rezession. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ich habe einen Detektiv bezahlt, der deinen arabischen Freunden gefolgt ist. Samira und Tariq. Das Mädchen arbeitet immer noch in der Kulturbehörde, ihr Vertrag wurde verlängert. Der Junge wird manchmal von einem schwarzen Mercedes mit arabischen Kennzeichen abgeholt. Der Fahrer ist ein korpulenter Araber Mitte 50. Weißt du, es stand einiges in der Zeitung über einen Waffen-gegen-Öl-Deal mit der neuen libyschen Regierung. Angeblich ist eine der Bedingungen, dass die Muslime hier mehr Moscheen eröffnen dürfen. Maudo hielt vor einem Wohnblock an der Peripherie. 6 Stockwerke. So, da wären schmucklos. Würdelos. Deine Wohnung ist im 1. Stock. Hier sind die Schlüssel und ein bisschen Geld. Ich muss los, wichtige Termine. Ja. Sie erlauben dir, dass du einkaufen gehst. Denk dran, du wirst überwacht. Maudo, glaubst du, dass ich es war? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Die Leute sagen so vieles über dich. Die Wohnung war deprimierend. Ein Wohnzimmer, 4x3 Meter, mit Sofa, Tisch, 2 Stühlen und einer spärlichen Küchenausrüstung. Das Schlafzimmer noch kleiner, mit einem Einzelbett. Das Bad, mini. Kein Telefon, kein Computer. Ich stand am Fenster und sah in die triste Umgebung. Hier würde ich die nächsten Wochen verbringen. Señor Duckworth. Ich lag im Bett, es war stockdunkel. Eine Stimme sprach zu mir und eine Hand zupfte an meinem Schlafanzugärmel. Ich machte Licht. Sie sind doch die Sekretärin von Direktor Volpi. Ich arbeite jetzt für Professor Zoller. Er hat Direktor Volpis Stelle eingenommen. Wie kommen Sie hier herein? Ich habe einen Schlüssel. Psst, die Wohnung wird abgehört. Ziehen Sie sich was über und folgen Sie mir. Wir stiegen die Treppen hinauf bis in den 6. Stock. Am Ende des Korridors war eine Tür angelehnt. Die Wohnung dahinter besaß beträchtliche Ausmaße. Sie erstreckte sich über die gesamte Fläche des Wohnhauses. Volpis Ex-Sekretärin führte mich in ein geräumiges Wohnzimmer mit flauschigen Teppichen und blauen Sofas. Die Glasfront zeigte auf eine Dachterrasse. Signor Duckworth, benvenuto. Kardinal Rusconi, Euer Eminenz? Sind Sie erstaunt, mich hier zu sehen? Sie fragen sich, warum wir Sie hierher gebracht haben. Mariella, bringen Sie uns etwas zu trinken. Ein Whisky, Signor Duckworth? Gern. Ich ziehe für Gespräche, die nicht an jedermanns Ohren dringen sollen, Mariellas Wohnung vor. Die wird garantiert nicht abgehört. Der Kardinal war im Morgenmantel erschienen. Offenbar waren er und Mariella ein Paar. Kommen wir auf die unglückseligen Ereignisse in jener Nacht zu sprechen, durch die uns unser Freund Volpi und in der Folge auch Don Lorenzo genommen wurden. Der unschöne Anblick des guten Volpi war für sein armes Herz zu viel. Don Lorenzo war in der Nacht dabei? Ja, selbstverständlich. Wissen Sie das nicht mehr? Haben Sie tatsächlich einen Gedächtnisverlust erlitten? Zweifellos glauben Sie nun, dass ich Sie für Ihre, sagen wir, unbeherrschte Handlung tadle. Das sollte ich sicher tun. Andererseits gibt es nichtsdestotrotz gute Gründe anzunehmen, dass dabei Gottes Hand im Spiel war. Volpi hatte den Bogen eindeutig überspannt. Wenn die Herren nichts mehr brauchen, würde ich mich wieder ins Bett legen. Tun Sie das, Mariella. Señor Duckworth, oder darf ich Sie Morris nennen? Ja, natürlich. Sehen Sie, vieles an Volpis Umgang mit der Welt war untragbar geworden. Daran besteht kein Zweifel. Volpi hat sich die Autorität der Bruderschaft Verhandlungen zunutze gemacht, die weit über sein Aufgabengebiet hinausgingen. Die Bruderschaft? Er hat seine Stellung ausgenutzt, indem er Zoller und Don Lorenzo in seine etwas extremen erotischen Bedürfnisse hineingezogen hat. In gewisser Weise ist ihnen die Bruderschaft für ihre außergewöhnliche Unbesonnenheit oder was immer es war, das sie zu einer derartigen Tat getrieben hat, zu Dank verpflichtet, Morris. Sie glauben, dass ich... Nach den Videoaufnahmen, die ich gesehen habe, lässt sich Ihre Mitwirkung an der Sache schwerlich leugnen. Videoaufnahmen? Und Professor Zoller hat die Sache mit seinem Handy gefilmt. Ach, lassen wir das. Das Video ist bei uns in guten Händen. Ebenso wie die Geheimnisse, die uns während der Beichte anvertraut werden. Sie werden wohl kaum annehmen, dass es in dieser Stadt nicht ein, zwei Leute gibt, die nun Kenntnis von ihrer Vergangenheit haben, lieber Morris. Die Dinge kommen ans Licht. Aber wie gesagt, wir Kleriker sind zum Schweigen verpflichtet. Lassen Sie uns lieber in die Zukunft sehen. Wir möchten Sie um etwas bitten. Wenn Sie uns diese Bitte erfüllen, wird der Prozess zu Ihren Gunsten ausgehen. Was muss ich tun, um wieder ein freier Mann zu sein? Das hier benutzen. Der Kardinal zog aus der einen Tasche seines blutroten Morgenmantels eine kleine Pistole, aus der anderen einen etwa 15 cm langen Zylinder. Diese Kombination ergibt die leiseste Handfeuerwaffe, die derzeit erhältlich ist. Auf wen soll ich sie richten? Sie würden sicher gern die Ausstellung sehen, an deren Entstehung Sie mitgewirkt haben. Der gemalte Tod, nicht wahr? Wir werden Sie am Morgen der Eröffnung heimlich ins Museum einschleusen. Sie warten dann im Keller, bis wir Sie holen und bekommen das Instrument, das Sie brauchen, ausgehändigt. Professor Zoller hatte die geniale Idee, einen verdunkelten Raum einzurichten, in dem die Besucher ihre Beteiligung an einem Mord simulieren können. Dorthin werden wir Sie bringen. Nach Zollers Eröffnungsrede wird es eine geführte Tour durch die Ausstellung geben. Kurz vorher zeigen wir Ihnen, wer das Objekt Ihrer Aufmerksamkeit ist. Sie erledigen Ihre Aufgabe und verlassen auf schnellstem Wege die Ausstellung. Das Durcheinander in dem Raum wird dafür sorgen, dass Sie nicht bemerkt werden. Wir bringen Sie ungesehen nach Hause zurück. Und der Prozess? Ah ja, bei der Gerichtsverhandlung wird Beweismaterial auftauchen, dass der Mann, den Sie im Museum getötet haben, Volpis Mörder war. Die Anklage gegen Sie wird fallen gelassen. Und woher soll ich wissen, dass Sie mich nicht trotzdem ins Gefängnis bringen? Ich gebe Ihnen mein Wort. Außerdem haben Sie keine andere Wahl. Eine Bitte habe ich noch. Könnten Sie nicht auf meine Frau einwirken, dass sie ihre Entscheidung rückgängig macht? Tja, Don Lorenzo hat ihrer Gattin auf seinem Totenbett aus ihrer Vergangenheit erzählt. Es wird schwierig sein, sie zu überzeugen, dass der Todgeweihte fantasiert hat und sie der unschuldige Mensch sind, für den sie sie immer gehalten hat. Na, wir werden es versuchen. Als ich wieder im Bett lag, dachte ich über meine Lage nach. Sie hatten ein Video, auf dem offenbar dokumentiert war, dass ich das Messer in Volpis Bauch gerammt hatte. Ich konnte mich beim besten Willen nicht erinnern. Warum hatte ich das getan? Hatte Volpi mich provoziert? Oder war das Teil irgendeines Initiationsritus? Hatte Zoller mich aufgehetzt und mir das Messer in die Hand gelegt, um mich dann zu filmen? Für Zoller hatten Volpis Tod und meine Verhaftung nur Vorteile, denn er heimste jetzt allein die Lorbeeren für die Ausstellung ein und wurde Direktor des Museums. Aber ich sollte an die Zukunft denken, nicht an die Vergangenheit. Und das hieß, ich musste das Angebot des Kardinals annehmen, um wieder der unbescholtene Veroneser Bürger Morris Albert Duckworth zu werden. Obwohl es streng verboten war und ich überwacht wurde, kaufte ich am nächsten Tag im Supermarkt ein Prepaid-Handy und schrieb eine SMS an Samira. Sami, liebst du mich noch? Komm zu mir in die Via Quattro Stagioni 18, Aufgang B, Wohnung 4. Geh durch die Tiefgarage ins Haus, nicht klingeln. Klopf leise an meine Tür. Ich stehe unter Hausarrest. Es dauerte nur eine Stunde bis... Hey! Sami, die Wohnung ist verwanzt. Mein süßer, paranoider Schatz. Oh, ich hab dich vermisst. Wir gehören zusammen, Mo. Wann begreifst du das endlich und kommst ganz zu mir? Ich bin des Mordes angeklagt. Und wenn ich meine Frau verlasse, verliere ich den größten Teil meines Vermögens. Du hast nie wirklich geglaubt, dass ich dich liebe, oder? Du hast gedacht, es geht mir nur um dein Geld. Reine Bescheidenheit. Du bist viel zu schön, um einen alten, vernarbten Mann wie mich zu lieben. Du bist ein besonderer Mensch, Mo. Deshalb liebe ich dich. Wer ist Tarik? Nicht dein Bruder, oder? Du glaubst doch nicht, dass ich mich auf einen Dreier mit meinem Bruder eingelassen hätte. Tarik ist ein früherer Freund von mir. Ich habe ihn als meinen Bruder ausgegeben, damit du nichts dagegen hast, dass er mit mir in der Wohnung wohnt. Aber ich habe immer gewusst, dass du derjenige bist, den ich liebe. Und Tarik hat das akzeptiert. Schließlich hat er seinen Dschihad, der ihm am wichtigsten ist. Sein Dschihad? Naja, er hat jede Menge seltsamer Freunde unter den Imams und den Perversen. Volpi? Auch Volpi, ja. Tarik wollte schnelles Geld verdienen und deshalb hat er bei Volpis perversen Spielen mitgemacht. Ich bin schockiert. Ich dachte immer, er sei ein mustergültiger Muslim in einer bösen westlichen Welt. Was du bei Tarik verstehen musst, ist, je mehr er sich erniedrigt, desto heiliger wird ihm der Islam. Er sagt, eines Tages wird er die Schweine dafür büßen lassen. Sag mir noch eins. Wann bin ich an dem Samstagabend, bevor der Mord passierte, von euch weggegangen? Gegen 11. Jedenfalls nachdem Tarik von irgendeinem seiner perversen Freunde abgeholt wurde. Du hast einen Anruf bekommen von einem Priester. Sollte es denn irgendein Club aufgenommen werden? Mariella hatte mich um 5 Uhr geweckt. Es war der Tag der Ausstellungseröffnung. Gemeinsam gingen wir die Treppe hinunter in die Tiefgarage und ich versteckte mich in ihrem Fiat Punto unter einer Decke auf dem Rücksitz. Wenn alles gut geht, sind Sie bald ein freier Mann, Senor Dagulf. Gehen Sie zum Lieferanteneingang. Der Code für den Türöffner ist 83381. Bis 8 Uhr durfte ich mir die Ausstellung ansehen. Zolla hatte sich bei der Reihenfolge der Themen genau an meine Vorschläge gehalten. Nur die Texttafeln waren langweilige Kommentare. Es begann mit biblischen Motiven. Kain und Abel, David und Goliath. Im nächsten Raum folgten die Mörderinnen. Judith hackte auf Holofernes Hals herum. Salome saß nackt auf einer seidenen Bettdecke, neben sich den erstaunt blickenden Kopf des Täufers. Es folgten die Märtyrer, der kopfüber gekreuzigte Petrus von Masaccio und von Caravaggio, der von Pfeilen zerschossene Sebastian von Mantegna und darauf die Kindermorde. Nachdem ich die Hälfte der Bilder gesehen hatte, hatte ich auf einmal genug davon. Warum um alles in der Welt habe ich diese Ausstellung gewollt? Um mir selbst zu beweisen, dass Gewalt und Tod schon immer in der Welt waren? Kardinal Rusconi wusste von meinen Morden, zumindest von einigen. Er hatte mich in der Hand. Ich fühlte mich zu alt zum Töten. Mir fehlte die psychische Kraft, aber dieses eine Mal musste ich es noch tun. Ohne mir den Rest der Ausstellung anzusehen, stieg ich die Treppe zu den Lagerräumen hinunter. Auf einmal kam mir das Leben, das ich bisher geführt hatte, sinnlos vor. Ich wollte nicht mehr zurück zu einer Frau, die ich nicht liebte. Zu einem Reichtum, den ich nicht genießen konnte. Ich will raus. Raus aus meiner Ehe, aus meiner Familie, meiner Arbeit und raus aus Italien. Aus einer Kultur, die mich zu einem hässlichen Killer gemacht hat. Ruhig, Blut. Reiß dich zusammen. Ich tippte eine SMS an Samira in mein Handy. Komm mit dem Auto zum Hintereingang des Museums. Warte auf mich. Ich bin ganz dein Morris. Senor Duckworth, es ist Zeit. Mein lieber Morris, ich wusste, dass Sie uns nicht im Stich lassen würden. Euer Eminenz? Buongiorno, Angelo. Übrigens, meinen Glückwunsch. Ich finde es wunderbar, wie Sie die Ausstellung aufgebaut haben. Ja, ja. Zolla in blauem Nadelstreifenanzug wirkte verstört. Der Kardinal legte ein Kästchen auf den Tisch. Bevor Sie das hier an sich nehmen, ziehen Sie diese Handschuhe an und öffnen Sie den Umschlag. Darin finden Sie präzise Anweisungen. Haben Sie eine schöne Rede vorbereitet, Angelo? Warum müssen wir uns mit diesem Ungeheuer abgeben? Wir sollten jetzt alle Ruhe bewahren. Lesen Sie die Anweisungen, Morris, damit Sie wissen, was Sie zu tun haben. 10.15 Uhr, Begrüßungsrede des Kurators. 10.25 Uhr, Position im interaktiven Raum einnehmen. 11.05 Uhr, Pistole entsichern. 11.15 Uhr, Zielobjekt wird als einer der ersten den Raum betreten. die Pistole aufs Herz setzen und viermal schießen. Es sind vier Kugeln in der Pistole. Die Fotos zeigen Ihnen, um wen es sich handelt. Ein Araber. Aha. Der Mann auf dem Foto war Mitte 50, hatte Pausbacken, eine sehr glatte Haut und kleine schwarze Augen hinter dicken Brillengläsern. Ich will das alles nicht, hören Sie. Ich bestehe darauf, dass dieser Wahnsinn sofort beendet wird. Es wird der Ausstellung schaden. Es wird den Ruf der Stadt ruinieren. Es wird eine Katastrophe werden. Es wird unsere Haut retten. Es wird den Mord an Volpi mit dem Araber in Verbindung bringen und von unserer Bruderschaft ablenken. Ich werde das nicht zulassen. Das hier ist mein Museum, meine Ausstellung. Es muss eine andere Lösung geben. Es gibt keine andere Lösung, Angelo. Das Opfer könnte uns mit seinem Wissen gefährlich werden. Das können Sie mir nicht antun. Dieser Duckworth ist ein Wahnsinniger und dazu noch ein Stümper. Ein Mörder, der ohnmächtig wird und nach Hause gebracht werden muss. Verdammt nochmal, wir werden alle im Gefängnis landen. Auf einmal war mir klar, was in jener Nacht passiert war. Wollen Sie dem Kardinal nicht erklären, Angelo, dass Sie mir während des Rituals das Messer in die Hand gegeben haben? Wie bitte? Ja, erklären Sie ihm, dass Ihr kleiner Fickfreund Tarik, der Araberjunge, Ihnen gesagt hat, dass ich high bin. Völlig abgedreht, dass ich alles tun würde. Sie haben Tarik an dem Abend abgeholt. Das ist gelogen. Sie wollten Volpis Tod. Er hat Sie Tag für Tag gedemütigt. Und Sie wussten, dass er dem Kardinal lästig war. Sie haben mir das Messer in die Hand gelegt, weil irgendjemand Ihnen erzählt hatte, dass ich früher schon gemordet hätte. Ich war bis unter die Haarwurzeln voll mit Kokain. Der Mann faselt verleumderischen Unsinn. Angelo, wir haben jetzt keine Zeit für solche Zankereien. Sie sollten sich Ihre Lage klar machen. Sie verdanken Ihre Karriere allein Volpis Verliebtheit und sind in diverse seiner unerfreulichen Aktivitäten verwickelt. Sie sind der Bruderschaft das hier schuldig. Und der Stadt Verona, die weder Moschee noch Waffengeld braucht. Hinterher werden mindestens 5 Zeugen den Mörder als einen jungen Araber beschreiben. Man wird sagen, es hätte sich um eine Fehde zwischen den moderaten Muslimen und den Dschihadisten gehandelt. Wer ist dieser Typ, den ich umbringen soll? Offiziell ist er ein libyscher Diplomat. In Wirklichkeit versorgt er alle möglichen Leute mit gefährlichen Gütern. Sie werden uns doch nicht enttäuschen, Morris. Bereit für den großen Auftritt, Angelo? Idiot! Witzfigur, Versager, scheiß Engländer! Was haben Sie getan? Euer Eminenz, bringen Sie mich dorthin, wo ich meinen Auftrag erledigen soll. Wie Sie wollen. Ich bin sicher, wir werden das hier irgendwie ausbügeln. Ja, das Wichtigste ist jetzt allzu weit. Es war der Name allzu weit, der mich erneut abdrücken ließ. Samiras Vater? Oder Ihr Onkel? Der Kardinal hatte mir den Rücken zugewandt. Ich setzte die Pistole schräg nach oben gerichtet unterhalb des rechten Ohrs an. Das war weitaus leichter, als die Leute mit Briefbeschwerern zu erschlagen. Zolla und der Kardinal regten sich nicht mehr. Ich öffnete die rechte Hand des Kardinals, schob die Pistole hinein und schloss seine Finger darum. 5 Minuten später stieg ich im großen Ausstellungssaal aufs Podium. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Der gemalte Tod. Diese Ausstellung ist nichts für Zartbeseitete oder Leute mit schwachen Nerven. Was uns die Künstler zeigen, ist die grundsätzliche Existenz der Gewalt. Schreckliche Brutalität wird ästhetisiert, betrachtbar gemacht, um uns daran zu erinnern, was wir alle im Kern sind. Wilde Tiere. Da liegen 2 Tote! Hilfe, Polizei! Ohne dass mich jemand bemerkte, erreichte ich den Hinterausgang. Auf dem Parkplatz stand ein schwarzer Mercedes mit getönten Scheiben und einem ungewöhnlichen Kennzeichen. Blaues Gekritzel auf Arabisch. Steig schon ein! Vorne saßen 2 Männer. In dem Älteren auf dem Beifahrersitz erkannte ich mein vorgesehenes Opfer, allzu weit. Der andere war Tarik. Willkommen in Libyen, Mo. Nächster Halt, Tripolis. Sie haben unserem Land einen großen Dienst erwiesen. Neue Familie, Mo. Neues Land, neue Frau, neues Leben. Einige Wochen später saß ich mit einem Glas Gin Tonic am Swimmingpool unseres Palastes in Tripolis. Meine rechte Hand wanderte über den Bauch der schönen, jungen Frau neben mir. Ich hatte Italien, das Land der Verschwörungen, hinter mir gelassen und mit ihm mein altes Doppelleben. Zufrieden blinzelte ich in die Sonne, die sich auf dem hellen Wasser spiegelte. Genau in dem Moment brach die Wasseroberfläche auf und eine geschmeidige Gestalt stieg aus dem Becken. Mit breiten Schultern und splitternackt grinste Tarik mich an. Ich schloss die Augen. Mr. Duckworth sammelt den Tod. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Tim Parks, aus dem Englischen von Ulrike Becker. Es sprachen Morris Duckworth, Barnaby Mechorat, Antonella Trevisan, Caroline Junghans, Angelo Zolla, Udo Rau, Dr. Volpi, Achim Hall, Samira Al-Suwaid, Abak Safaira, sowie Nico Eleftheriadis, Sandra Gerling, Heinrich Giskes, Bernd Gnann, Yassin El-Haruk, Susanne Heidenreich, Andrei Holonitsch, Ernst Konarek, Horst Koterba, Niklas Leifert, Svenja Liesau, Nina Mohr, Masen Mochsen, Janina Picard, Sebastian Schäfer, Susanne Schiefer, Berthold Tötzke und andere. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Ton und Technik Burkhard Bitzer-Landeck und Beate Dürrschnabel. Regieassistenz Nicole Paulsen. Musik Lisa-Marie Neumann. Regie Philipp Brühl. Produktion Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie Uta Maria Heim.